Das weiß ich nicht. Du bist eine, die nicht viel spricht. Eines Tages warst du da und es ist schön. Du bedeutest mir alles heut. Meine Uhr läuft nach deiner Zeit. Doch das Lied, das in mir von Liebe singt, gilt nur sehr bedingt. Du fängst den Wind niemals ein, der Wind will nicht gebunden sein. Rastlos weht er über Stadt und Land und hält mich an. So wie der Wind bist auch du, es zieht dich weiter immer zu. Und ich frage mich, wie lange ich dich noch halten kann. Du hast einen zu sehr vertraut, hast ihn erst viel zu spät durchschaut. Und nun glaubst du, ein jeder ist wie er. Wenn man zu dir von Liebe spricht, spielt ein Schatten um dein Gesicht. Und du sagst, ich bin so, wie ich eben bin. Und ich nehm es hin. Du fängst den Wind niemals ein, der Wind will nicht gebunden sein. Rastlos weht er über Stadt und Land und hält mich an. So wie der Wind bist auch du, es zieht dich weiter immer zu. Und ich frage mich, wie lange ich dich noch halten kann. Schuri-dam-dam, schuri-dam-dam, schuri-dam-dam. Noch halten kann. Schubidamdam, Schubidamdam, Schubidamdam. Wie lange ich dich noch halten kann.